ihr verstockten Sünder. Ein Tag bricht an, von dem sich niemand bergen kann. Ihr eilt mit ihr zum strengen Rechte, o sündliches Geschlecht, zum ewigen Herzeleide. Doch euch erwählte Gottes Kinder, ist ihr ein Anfang wahrer Frau. Euch, wenn alles fällt und bricht.